Telekom Fernsprecher deutsch-polnische Grenze auf Ahlbecker Seite an Radio Apuré. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört eine Raststätte, die Raststätte zur Grenze mit dem Hinweisschild letzte deutsche Gaststätte vor Moskau. Und zu dieser Gaststätte gehören einige weitere Hinweisschilder, unter anderem, dass es hier Frühstück bis 9.30 Uhr gibt. Belegte Brötchen, Setz- und Rühreier, frisch gekochte Eier, Frühstücksgedeck, Frühstück nach Wunsch, auf Empfehlung, Eis außer Haus, Kuchenvitrine, Eisbecher in großer Auswahl, sowie zahlreiche Wildgerichte aus eigener Produktion. Zur weiteren Umgebung gehört hier ein Postkasten der Deutschen Bundespost sowie ein Funktaxi, das hier vor dem Fernsprecher geparkt ist und auf Fahrgäste wartet. Gegenüber des Fernsprechers, auf der anderen Seite der Hauptstraße, befindet sich der sogenannte Ahlbecker Grenzmarkt, wo unter anderem Postkarten, Regenschirme, eingelegte Heringe und Daunenjacken feilgeboten werden. Links davon befindet sich ein Stand mit Fleisch- und Wurstwaren, Milchprodukten, Käse und Fetten, Eiern und Getränken. Ja, auch hier zahlreiche Menschen, die die Grenze in Richtung Polen passieren, beziehungsweise aus Polen mit zahlreichen Plastiktüten zurückkommen, die unter anderem Marlboro, Zigaretten enthalten und Wodkaflaschen. Ja, ansonsten hier an der Grenze, an der deutsch-polnischen Grenze, keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.